In der Theorie hört sich das einfach an. Die Straßen werden abgesperrt und private Fahrzeuge werden nicht mehr reingelassen. Lässt sich diese Idee wirklich so einfach umsetzen? So ganz simpel ist das natürlich auch nicht, denn wir müssen bei der Entwicklung der neuen Konzepte selbstverständlich auch die Bedürfnisse der Bürger im Auge behalten. Das bedeutet unter anderem mehr und breitere Rad- und Gehwege. Vor allem heißt das aber, dass in vielen Städten der öffentliche Nahverkehr stark ausgebaut werden muss. Es müssten neue Strecken für Busse, Straßenbahnen und so weiter angelegt werden. Gleichzeitig muss auch die Taktfrequenz in den vorhandenen und neuen Streckennetzen erhöht werden. Denn nur wenn der öffentliche Nahverkehr eine geeignete Alternative zum Auto bietet, werden die Einwohner auf ihr eigenes Auto verzichten. Und wenn sie dann doch in einigen Situationen ein Auto brauchen? Dann können sie jederzeit auf das Carsharing zurückgreifen, das in vielen Städten bereits seit mehreren Jahren zur Verfügung steht und sich immer größere Beliebtheit erfreut. Herr Professor Jörgensson, eine letzte Frage. Wann wird die Mobilitätswende wirklich auf uns zukommen? Eigentlich erleben wir Tag für Tag eine schrittweise Umsetzung der Mobilitätswende. Das fängt mit den vielen neuen Verkehrskonzepten wie beispielsweise den Radschnellwegen an und reicht über die Nutzung von emissionsfreien Fahrzeugen bis hin zu den öffentlichen Debatten über die Neuverteilung der Räume in den Städten. Herr Professor Jörgensson, ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast waren und bedanke mich ganz herzlich für das informative Gespräch. Ich danke Ihnen für die Einladung. Und nun zu den Tagesnachrichten.